Dies ist die zweite Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. Einerseits die weltweite Gemeinde, andererseits die Ortsgemeinde. In unserer ersten Lehreinheit befassten wir uns zunächst mit der grundlegenden Bedeutung des Wortes Ekklesia oder Gemeinde. Wir sagten, man könne sie als Versammlung definieren, die dadurch gebildet wird, dass man jene Leute herausruft, die spezielle Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen stehen alle in Beziehung zu Jesus Christus. Durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz bekommen wir Zugang zur Gemeinde. Es gibt keine andere Tür. Diese Beziehung zu Jesus Christus entwickelt sich in vier verschiedenen Phasen: Konfrontation, Offenbarung, Anerkennung und öffentliches Bekenntnis. Alle drei Personen der Dreieinigkeit sind an diesen Phasen beteiligt. Der Vater gibt durch den Geist die Offenbarung Jesu Christi. In Johannes 10 wird es folgendermaßen formuliert: Jesus ist die Tür, der Heilige Geist ist der Türhüter und der Vater ist der Besitzer. Und nur jene, die mit Zustimmung des Besitzers vom Türhüter durch die Tür, also Jesus, eingelassen werden, haben das Recht zum Zugang zum Schafstall, also der Gemeinde. Als nächstes befassten wir uns mit dem ersten grundlegenden Kontext, in dem die Gemeinde steht, mit der weltweiten oder, wenn man dieses Wort verwenden möchte, mit der katholischen Gemeinde. Wir hielten fest, dass sie einerseits mit einem Haus oder Gebäude, andererseits mit einem Leib verglichen wird. Als Haus oder Gebäude ist sie die Wohnung Gottes. Als Leib ist sie Gottes ausführendes Organ und sein Repräsentant, der seine Ziele auf Erden in die Tat umsetzt. Wir sagten auch, alle Christen seien Glieder an diesem Leib und deshalb auch Glieder voneinander. Der Leib hat ein einzigartiges, alles überragendes Haupt, nämlich Jesus Christus. Er wird von einem Geist gelenkt und geleitet. Sein Hauptquartier ist im Himmel. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine freie Gemeinde. Und wir sprachen auch noch über die öffentlichen Bestätigungen der Zugehörigkeit zur Gemeinde, nämlich die beiden Taufen, die Wassertaufe, die eine Form der Bestätigung durch menschliche Leiter ist, und die Taufe im Heiligen Geist, die ein übernatürliches Siegel ist, das Jesus Christus als Haupt des Leibes dem Gläubigen aufdrückt. Und das Neue Testament sah vor, dass jeder Gläubige beide Formen der Bestätigung empfangen sollte, nämlich die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. In dieser Lehreinheit beschäftigen wir uns nun mit dem zweiten zentralen Kontext, in dem die Gemeinde steht, nämlich die Ortsgemeinde, die Gemeinde an einem bestimmten Ort. Der Begriff Ortsgemeinde taucht häufig in Büchern und Predigten auf, und ich habe ihn selbst jahrelang verwendet, wusste jedoch nicht wirklich, wovon ich eigentlich sprach. Nachträglich ist es mir oft richtig peinlich, wenn ich daran denke, wie überzeugt ich davon redete, obwohl ich unwissend war. Ich war ein fanatischer Verfechter von Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde, wusste jedoch nicht, was die Ortsgemeinde ist. Es war für mich eine richtige Offenbarung, als ich erkannte, wie klar, wie einfach und wie eindeutig Ortsgemeinde definiert wird. Diese Offenbarung war keine Vision, vielmehr verstand ich urplötzlich einfache Aussagen der Bibel zu diesem Thema. Aussagen, die ich seit Jahren gekannt, zitiert und gepredigt hatte, ohne je in der Lage gewesen zu sein, sie richtig anzuwenden. Als Einführungstext zum Thema Ortsgemeinde möchte ich gerne Matthäus 18 aufschlagen. Ich erwähnte in der vorigen Lehreinheit, dass das Wort Gemeinde nur zweimal in den Evangelien erscheint. Jedes Mal im Matthäusevangelium und jedes Mal in einer Rede Jesu. In Matthäus 16 sagt Jesus: Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und meint damit ohne jeden Zweifel die weltweite Gemeinde. In Matthäus 18, die Passage, die ich gleich lesen werde, verwendet er noch einmal das Wort Gemeinde. Der Kontext macht meines Erachtens deutlich, dass er hier von einer Ortsgemeinde spricht, von einer Gemeinde an einem bestimmten Ort. Er sagt nämlich, dass ein Gläubiger unter bestimmten Umständen verpflichtet ist, seine Klage vor die Gemeinde zu bringen. Es versteht sich nun von selbst, dass du und ich nie in der Lage sein werden, unsere Klage oder unser Problem vor die weltweite Gemeinde zu bringen. Sie ist über die ganze Erde verstreut. Teile davon sind schon von der Zeit in die Ewigkeit übergegangen. Und die erste gemeinsame Versammlung der weltweiten Gemeinde wird, so wie ich es sehe, erst dann stattfinden, wenn der Herr Jesus Christus vom Himmel herabkommt, die Toten auferstehen, die Lebenden nach oben geholt werden und wir alle dem Herrn in der Luft begegnen. Das wird das erste Treffen der gesamten weltweiten Gemeinde sein und es wird von niemand anderem als Jesus selbst geleitet werden. In der Zwischenzeit tritt Gemeinde in ihrer Funktion als Ortsgemeinde auf und wir werden auch in den meisten Fällen mit der Ortsgemeinde zu tun haben. Lesen wir nun, was Jesus in Matthäus 18, 15 bis 20 sagt. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. In Vers 17 heißt es, so sage es der Gemeinde. Wenn ich nun die Person wäre, gegen die dieser Bruder gesündigt hat, dann gehe ich als erstes zu ihm und versuche die Angelegenheit unter vier Augen zu regeln. Wenn wir die Sache unter vier Augen regeln können, muss ich keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Wenn er mir nicht zuhört und mir keine Abbitte leistet, soll ich einen oder zwei andere als Zeugen mitnehmen, die alles hören, was gesagt wird. Wenn er mir dann Abbitte leistet, ist der Fall erledigt. Doch wenn er mir und meinen Zeugen nicht zuhören will, muss ich die Sache als nächstes der Gemeinde sagen. Wie gesagt, ist es unmöglich, es der weltweiten Gemeinde zu sagen. Somit liegt es auf der Hand, dass hier von einer Gruppierung vor Ort die Rede ist, die man zusammenrufen kann, damit sie mich anhört. Beachtet einmal, welche immense Autorität diese Ortsgemeinde hat. Ich habe großen Respekt davor, denn wenn die Ortsgemeinde zusammenkommt und in dieser Sache eine Entscheidung trifft, dann heißt es, dass jeder, der die Entscheidung der Ortsgemeinde nicht akzeptiert, nicht mehr wie ein Christ, sondern wie ein Heide, also ein Nicht-Christ und ein Zöllner, also ein Steuereintreiber, behandelt wird. Mit anderen Worten, er hat sein Recht verwirkt, als Christ behandelt zu werden. Wie kann er sich dieses Recht verwirken? Indem er sich weigert, die Entscheidung der Ortsgemeinde zu akzeptieren und sich ihrer Autorität zu beugen. Ich finde das erschreckend. Warum? Nun, weil ich keine Ortsgemeinde kenne, die dazu qualifiziert wäre, dieses Maß an Autorität auszuüben. Und dennoch, falls ich jemals in diese Lage kommen würde, würde ich mit aller Macht versuchen, mich nicht der Entscheidung einer Ortsgemeinde zu widersetzen. Diese Dinge sind sehr wichtig und sehr, sehr ernst und haben konkrete, praktische Auswirkungen. Deshalb ist es umso wichtiger zu verstehen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Ich glaube, die nachfolgenden Verse sind im Zusammenhang mit dem eben Gesagten zu sehen. Deshalb möchte ich vorschlagen, Vers 20 genauer unter die Lupe zu nehmen, damit wir eine Vorstellung vom Kern, von der Keimzelle einer Ortsgemeinde bekommen. Hier heißt es, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich möchte diese Version ein wenig abändern, damit sie etwas mehr dem Urtext entspricht und lese sie so. Denn wo zwei oder drei in meinen Namen hinein zusammengeführt worden sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ohne hier auf Details einzugehen, ist das eine durch und durch legitime Übersetzung. Das Wort, das hier steht, wird vielfach mit führen wiedergegeben. Wenn wir nun die Formulierung, die zusammengeführt worden sind, verwenden, wirft das unweigerlich eine sehr praktische und eine sehr wichtige Frage auf. Wenn du geführt wirst, muss es jemanden geben, der dich führt. Von wem werden wir geführt? Die Antwort ist klar, wir finden sie in Römer 8,14. Dort steht, denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet oder geführt werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Um als Kind Gottes zu leben, muss ich mich regelmäßig in allem, was ich tue, vom Geist Gottes führen lassen. So kann ich als Kind Gottes leben. Das zeichnet ein Kind Gottes im Alltag aus, es wird vom Geist Gottes geführt. Wenn hier die Rede davon ist, dass Kinder Gottes zusammengeführt werden, dann ist klar, dass der Heilige Geist es ist, der sie zusammenführt. Wenn wir die unterschiedlichen Aspekte der Ortsgemeinde beleuchten, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass der Heilige Geist innerhalb der Gemeinde die Führung übernimmt. Jesus ist das Haupt über die Gemeinde. Doch in der Gemeinde übt er seine Autorität durch den Heiligen Geist aus. Wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, doch in 2. Korinther 3,17 steht, der Herr aber ist der Geist, der Heilige Geist. Wo aber der Geist des Herrn, der Heilige Geist, ist, da ist Freiheit. Die Herrschaft Jesu über die Gemeinde wird nur in dem Maße verwirklicht, wie wir dem Heiligen Geist erlauben, Herr in der Gemeinde zu sein. Jesus ist Herr über die Gemeinde, doch seine Herrschaft wird durch den Heiligen Geist in der Gemeinde wirksam. In Matthäus 18,20 wird deutlich, dass dann der Kern oder die Keimzelle einer Ortsgemeinde entsteht, wenn der Heilige Geist diese Menschen zusammenführt. Wenn dem nicht so ist, leben diese Leute nicht als Christen. Das ist eine grundlegende Anforderung. Es geht laut Matthäus 18,20 also um zwei oder drei, die zusammengeführt worden sind. Die griechische Präposition übersetzt man besser mit in meinen Namen hinein, als nur mit in meinem Namen. Die Formulierung in meinen Namen hinein spricht ja eigentlich von einem Brennpunkt, um den sich diese Menschen versammeln. Was ist dieser Brennpunkt? Der Name Jesu. Auch das halte ich für absolut grundlegend. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist nach seinem vollkommenen Willen Gläubige jemals auf einer anderen Grundlage zusammenführt, als auf der Grundlage des Namens Jesu. Der Heilige Geist führt die Menschen nie auf der Grundlage einer Lehre zusammen oder auf der Grundlage von Gemeindemitgliedschaft oder dergleichen. Es gibt nur einen autorisierten Brenn- und Treffpunkt für die wahre Ortsgemeinde und das ist der Name Jesu Christi. Wenn wir in den Namen Jesu hinein zusammengeführt werden, heißt das im Endeffekt, dass wir uns um die unsichtbare Person Jesu Christi versammeln. Er ist der Mittelpunkt jeder wahren Ortsgemeinde. Sie sammelt sich um ihn, nicht um einen menschlichen Leiter, nicht um einen Prediger, nicht um eine Lehre, nicht um eine Erfahrung, sondern um die Person Jesus Christus. Der einzige autorisierte Brennpunkt, Treffpunkt, Mittelpunkt ist der Herr Jesus Christus. Wenn es dem Heiligen Geist gestattet wird, Menschen zusammenzuführen, dann führt er sie genau dort zusammen. Im Alten Testament finden wir eine sehr anschauliche Parallele. Als Gott sein Volk Israel in das Land führte, das er ihm als Erbteil verheißen hatte, machte er dem Volk eins deutlich, noch bevor irgendjemand von ihnen einen Fuß auf das Land gesetzt hatte. Er würde ihre Anbetung und ihre Opfer nicht akzeptieren, wenn sie sie an einem x-beliebigen Ort darbrächten. Vielmehr würde er einen Ort festlegen, an dem sein Name wohnen würde, und nur an diesem einen Ort, an dem sein Name wohnen würde, würde er ihre Anbetung und ihre Opfer akzeptieren. Das finden wir im 5. Buch Mose in einer Offenbarung, die das Volk Israel durch Mose bekam, bevor es das verheißene Land betreten hatte. Lesen wir zunächst 5. Mose 12, 15 bis 18. Hier geht es um Schlachtopfer und Brandopfer und dergleichen. Gott sagt, doch magst du ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen in all deinen Toren nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. Der Unreine und der Reine mögen es essen, wie man die Gazelle und wie man den Hirsch isst. Nur das Blut dürft ihr nicht essen, auf die Erde sollt ihr es gießen wie Wasser. Und nun kommt der Vorbehalt. In deinen Toren, an deiner Wohnung, an dem Ort, den du dir wählst, darfst du nicht essen den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öles, noch die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe, noch irgendetwas von deinen Gelübden, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand. Jede Form von Opfer oder Anbetung, die Gott dargebracht werden soll, darf nur an einem Ort dargebracht werden. Wo? Nun, Vers 18. Sondern vor dem Herrn deinem Gott, an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, sollst du es essen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt. Es gibt nur einen Ort, nämlich den Ort, den Gott ausgewählt hat. In 5. Mose 16 gibt der Herr noch klarere Angaben über diesen Ort. Dort ist von bestimmten Festen die Rede, vom Passafest, vom Fest der Wochen und vom Laubhüttenfest. Er erklärt, dass das Volk an diesen heiligen Festen an einem bestimmten Ort anbeten und Opfer bringen muss. 5. Mose 16, 2. Und du sollst für den Herrn deinen Gott das Passa schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Erinnert euch an das Neue Testament. Dort wurde von jedem männlichen Juden erwartet, dass er jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem in den Tempel geht. Es gab keine Ausnahmen. Dann Vers 5 und 6. Du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, sollst du das Passa schlachten am Abend. Vers 11. Und du sollst dich vor dem Herrn deinem Gott freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Die Verwirklichung der Ziele Gottes im Lauf der weiteren Geschichte und im Neuen Testament macht deutlich, dass dieser Ort, den er sich ausgesucht hatte, Jerusalem war. Das konkrete Gebäude war letztendlich der von Salomo erbaute Tempel. Dort würde Gott seinen Namen wohnen lassen. Das war der einzige autorisierte Ort, an dem ein Israelit, an dem jemand, der nach dem alten Bund eine Bündnisbeziehung mit Gott hatte, seine Anbetung und seine Opfer darbringen durfte. In neutestamentlicher Zeit wurde dieser Tempel zerstört. An seiner Stelle steht heute eine muslimische Moschee. Kein gläubiger Christ kann dort anbeten oder Opfer darbringen. Das ist eine interessante Tatsache. Deshalb liegt den Juden dieser spezielle Ort in Jerusalem auch so am Herzen. Denn solange ihnen dieser Ort nicht gehört, können sie auch ihre Form der Anbetung nicht wieder richtig einsetzen und sie dürfen ja an keinem anderen Ort ihre Opfer darbringen. Für uns Christen traten der Leib und der Name Christi an die Stelle des alttestamentlichen Tempels. In Johannes 2, 18 bis 22 macht Jesus das deutlich. Er zeigt sehr eindringlich den Unterschied auf zwischen dem Tempel, der zu seiner Zeit an diesem heiligen Ort stand, und seinem eigenen Leib und Namen. Johannes 2, 18 bis 22. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Wenn du der Messias bist, dann gib uns ein Zeichen. Die Juden reden immer so. Die Juden fordern ein Zeichen, wie die Bibel sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel, dem Tempel des Herodes, gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Hier wird der Übergang deutlich vom Tempel, der an der Stelle des ersten Tempels Salomos stand, zum Tempel, dem Leib Jesu Christi. Jetzt ist der Name Jesu Christi der autorisierte Treffpunkt. Diese neutestamentliche Anforderung nimmt Gott genauso ernst und sie ist für ihn genauso konkret wie die entsprechende Anforderung im Alten Testament. Ich glaube nicht, dass wir die Autorität haben, uns auf irgendeiner anderen Grundlage zu treffen, außer der, dass wir durch den Heiligen Geist in den Namen Jesu hinein zusammengeführt werden. Das ist meines Erachtens die Keimzelle, die kleinste denkbare Gruppe, die aus mehr als einer Person besteht. Und aus dieser kleinsten Zelle heraus wird die Ortsgemeinde gebaut. Es ist ungemein wichtig, das zu verstehen, denn es ist logisch, dass ein gesunder Leib gesunde Zellen haben muss. Wenn die kleinen individuellen Gruppen und die persönlichen Beziehungen innerhalb dieser Gruppen nicht in Ordnung sind, können wir keine gesunde Ortsgemeinde mit intakten Beziehungen erwarten. Das ist eines der zentralen und aktuellen Probleme von uns Christen. Unsere persönlichen, alltäglichen Beziehungen zueinander sind nicht intakt. Wenn schon Mann und Frau, beide gläubig und im Geist getauft, keinen gemeinsamen Nenner finden können, wie soll dann in der größeren Gruppe Einheit entstehen? Seit vielen Jahren geht es uns darum, große Versammlungen und große Institutionen aufzubauen, ohne der Tatsache Rechnung zu tragen, dass dieses große Ganze nicht intakt sein kann, solange die einzelnen persönlichen Beziehungen untereinander nicht intakt sind. Gesunde Zellen sind Voraussetzungen für einen gesunden Leib. Die grundlegende Anforderung an diese Kleinstgruppe oder Keimzelle kann man mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Harmonie. Gott zeigt mir immer mehr, dass er in unserem Leben vor allem Harmonie schaffen möchte. Innere Harmonie. Lebe ich in Harmonie mit mir selbst? Die meisten Leute, die ich kenne, leben nicht einmal mit sich selbst in Harmonie, geschweige denn mit ihren Mitchristen. Lebe ich in Harmonie mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen engsten Verwandten, mit den Leuten, die ich am häufigsten sehe? Oder herrscht in diesen Beziehungen Zwietracht und Frustration? In der Musik ist es mit der Harmonie so, dass der Gesamtklang schon dann leidet, wenn man den Ton nicht ganz trifft. Übertragen heißt das nicht, dass man gleich vor der Scheidung steht, aber es ist eben schon diese leise innere Frustration und es sind eben schon diese kleinen Uneinigkeiten, die die Harmonie trüben. Gehen wir noch einmal zurück zu Matthäus 18, wo es darum geht, dass zwei oder drei in den Namen Jesu hinein zusammengeführt werden. Einen Vers vorher ist von dieser speziellen Anforderung die Rede. Matthäus 18, 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Du fragst, ist es wirklich so einfach? Ja und nein. Es geschieht häufig, dass Menschen unbedingt erleben wollen, wie das funktioniert. Bruder Smith ist im Krankenhaus, komm Bruder, mach dich eins mit mir und wir beten für ihn. Und dann sprechen sie ein Gebet, das wirklich ernst gemeint ist und auch viele Bibelstellen enthält, doch Bruder Smith bleibt im Krankenhaus. Ich habe das schon oft erlebt. Wenn dir so etwas öfter passiert, kann das durchaus deinen Glauben unterminieren. Du sagst, Bruder, wir haben uns eins gemacht, aber es geschieht nichts. Eines Tages untersuchte ich das griechische Wort, das hier im Urtext für Übereinkommen steht, und ich fand heraus, dass es dasselbe Wort ist, von dem sich unser Wort Sinfonie ableitet. Das heißt, in Harmonie miteinander sein oder im Einklang miteinander stehen. Das ist nichts Intellektuelles, sondern etwas Geistliches. Ich glaube von ganzem Herzen, dass immer dann, wenn zwei Personen in geistlicher Harmonie zusammenkommen, all das geschehen wird, was sie erbitten. Aber es ist nicht so leicht, in geistlicher Harmonie zu leben. Es würde mich wundern, wenn mir jemand in diesem Punkt widersprechen würde. Es ist eine Kunst. Und ich glaube, dass es nicht oft dazu kommen wird, wenn wir nicht erkennen, wie wichtig diese Voraussetzung ist. Und deshalb hebe ich sie auch immer wieder hervor. Ich versuche immer das, was ich sage, persönlich nachvollziehbar zu machen. Was nützt es, allen Menschen zu erzählen, das Evangelium bewirke Liebe, Friede und Freude, wenn es das nicht zwischen Mann und Frau bewirkt? Ja, wenn einer von beiden nicht gläubig ist, dann ist das eine andere Sache. Doch wenn es nicht funktioniert, wenn beide an das Evangelium glauben, wenn beide im Geist getauft sind und voll und ganz für Gott leben, dann funktioniert es einfach nicht. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dem Predigen besser aufhören. Was soll gut daran sein, wenn es nur Frustration und Zwietracht in den Familien nach sich zieht? Die Welt hat ohnehin schon genug davon, sie will nicht noch mehr. Doch es gibt etwas, das die Welt schätzt, und das ist Harmonie. Ich gebe unumwunden zu, dass es auch in meiner Familie Zeiten gab, in denen keine vollkommene Harmonie herrschte. Ich garantiere euch, dass Menschen auf Harmonie reagieren. Oft kommen Leute zu mir, weil sie Probleme mit ihren Kindern haben. Meine Antwort darauf ist allgemein bekannt und sie ändert sich auch nie, Problemkinder haben Problemeltern. Wie lautet das Problem? Im Grunde ist es Disharmonie. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Kinder, auch wenn sie noch nicht sprechen können, Harmonie erkennen und schätzen, genauso wie sie Disharmonie erkennen und dagegen reagieren. Ich denke, das gilt sogar für unseren Hund. Wenn schon der Hund das spürt, wie viel mehr der Mensch. Genau so ist es. Harmonie ist das eigentliche und zentrale, vorzeigbare Resultat des Evangeliums. Und diese Harmonie beginnt damit, dass zwei oder drei in den Namen Jesu hinein zusammengeführt werden. Das ist die Keimzelle. Wenn harmonische Keimzellen in einer Gemeinschaft oder in einem Haus, wo auch immer, zusammenkommen, bauen sie einen harmonischen Leib. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es keine dauerhafte Lösung für die Probleme des Leibes Christi gibt, wenn wir nicht vorher die Probleme in unseren Ehen und Familien lösen. Das ist absolut biblisch. Ich denke auch, dass wir die Tatsache unterschätzen, dass Jesus selbst während seines Dienstes auf Erden das Evangelium in den Familien verkündigte. Ich möchte hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber ihr wisst, dass er in der Regel in die Synagoge ging, also in den anerkannten, institutionalisierten Treffpunkt, der heute unserer Gemeinde entspricht. Dort lehrte er die Menschen, so viel sie akzeptierten. Manchmal warfen sie ihn hinaus, manchmal hörten sie ihm bis zum Ende zu. Und wo ging er dann hin? In ein Haus. In Kapernaum zum Beispiel, in das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Dort setzte er dann seine Lehre vor den Leuten fort, die bereit waren, weiter mit ihm zu gehen. Als er in Matthäus 10 die ersten Jünger aussandte, sagte er zu ihnen, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weitergeht. Wo wurde das Evangelium weitergegeben? Nicht in der Synagoge, sondern in der jeweiligen Stadt. Im Haus eines Menschen, der würdig war. Ich denke, wir müssen in unserer Zeit unbedingt verstehen, dass die Kleinstgruppe, das Heim, die Beziehung zwischen Mann, Frau und Kind, den Kern und die Keimzelle bildet, aus dem die Ortsgemeinde aufgebaut wird. Gehen wir nun weiter von der Zelle zum Körper. Wir sprechen von der Ortsgemeinde, nicht von der weltweiten Gemeinde. Ich möchte euch meine Definition einer vollständigen Ortsgemeinde geben. Ich warne euch schon mal vor, das ist wirklich revolutionär. Wenn ihr diese Definition akzeptiert, wird eine Revolution geschehen, weil sie sich im Allgemeinen nicht mit der heute üblichen christlichen Praxis deckt. Sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Nun, ich habe meine Definition folgendermaßen formuliert. Die Ortsgemeinde ist derjenige Teil der weltweiten Gemeinde, der an einem bestimmten Ort ansässig ist. Das ist alles. Es gibt keine weitere Qualifikation dafür. Das heißt nun Folgendes. Einer Ortsgemeinde beizutreten, das ist keine Entscheidung, die du treffen könntest. Wenn du Teil der weltweiten Gemeinde bist, bist du automatisch und ohne weitere Qualifikation auch Teil der Ortsgemeinde an deinem Wohnort. Du hast keine Wahl. Ich sagte bereits in Bezug auf die weltweite Gemeinde, du hast nur eine Wahl. Du kannst dich nur entscheiden, ob du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben willst oder nicht. Wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus hast, bist du Teil der weltweiten Gemeinde. Und wenn du Teil der weltweiten Gemeinde bist, bist du automatisch Teil der Ortsgemeinde an dem Ort, an dem du wohnst. Es ist keine weitere Erfordernis gegeben, das reicht. Ich möchte euch nun ein paar interessante Statistiken über die Verwendung des Wortes Ekklesia, Gemeinde, im Neuen Testament vorstellen. Ich beziehe mich dabei auf die englische King James Version. Die folgenden Zahlen spiegeln wieder, wie das Wort Gemeinde, sei es im Singular oder im Plural, im Neuen Testament verwendet wird. Meine Auflistung lautet folgendermaßen. Als erstes haben wir Gemeinde, Singular, in einer Stadt 35 Mal. Gemeinde, Singular, in einem Haus 4 Mal. Gemeinden, Plural, in einer Provinz 36 Mal. Gemeinde, weltweit, etwa 20 Mal. Gemeinde, an einem Ort, aber nicht exakt definiert, etwa 16 Mal. Gemeinden, Plural in einer Stadt genau 0 Mal. Gemeinde Singular in einer Provinz genau 0 Mal. Und der Vollständigkeit halber, alttestamentliche Gemeinde in der Wüste 1 Mal, als Bezeichnung für die Gemeinde von Ephesus, die wir in unserer ersten Lehreinheit sahen, 3 Mal. Das Interessante daran ist die Verwendung von Singular und Plural. Das Neue Testament spricht kein einziges Mal von den Gemeinden Plural in einer Stadt. An einem kleinen, konkret definierten Ort gibt es nie mehr als eine Gemeinde. Andererseits spricht das Neue Testament auch nie von einer Gemeinde Singular in einer Provinz. Mit anderen Worten, eine Gemeinde kann nie zu einer riesigen Organisation heranwachsen, die Menschen an vielen verschiedenen Orten mit einschließt. Ich möchte es so zusammenfassen: Es gibt nur 2 Örtlichkeiten, anhand derer sich eine Ortsgemeinde definiert. Erstens eine Stadt, zweitens ein Haus. Daraus ziehe ich eine wichtige Schlussfolgerung. Nun ist es nicht in erster Linie entscheidend, ob wir unter Stadt eine separate Stadt verstehen oder ein ganzes Ballungszentrum, das im Grunde aus mehreren Städten besteht. Es geht auch nicht um die Größe der jeweiligen Stadt. Entscheidend ist vielmehr, dass es in der jeweiligen Örtlichkeit, für die der Begriff Ortsgemeinde gilt, nur eine Gemeinde gibt. Es kann an ein und demselben Ort nicht 2 Gemeinden geben, die sich überschneiden, geschweige denn miteinander konkurrieren. Das ist eine ganz entscheidende Folgerung. Es ist absolut unbiblisch, von 2 Gemeinden zu sprechen, die sich überschneiden oder gemeinsam denselben Ort abdecken. Diese Möglichkeit wird nach den Gepflogenheiten des Neuen Testaments kategorisch und ausnahmslos ausgeschlossen. Das ist die entscheidende, praktische und revolutionäre Schlussfolgerung. Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Fort Lauderdale in Florida. Vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet haben wir hier 3 presbyterianische Gemeinden, 5 Baptistengemeinden, 10 katholische Gemeinden, 4 Episkopalgemeinden und so weiter. Wenn Gott vom Himmel auf die Stadt herabsieht, sieht er nur eine Gemeinde, die Gemeinde in Fort Lauderdale. Sie besteht nicht aus Baptisten, Episkopalen, Presbyterianern oder Katholiken. Die Gemeinde erfüllt nur eine Anforderung, nämlich eine bestimmte Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch, der in diesem Raum lebt und diese Beziehung zu Jesus Christus hat, ist automatisch unweigerlich und ausnahmslos Mitglied der Gemeinde in Fort Lauderdale. Das sucht man sich nicht aus, man hat keine Wahl. Es liegt nicht an dir, das zu entscheiden. Du musst nur über deine Beziehung zu Jesus Christus entscheiden. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und betrachten wir einige Einzelheiten, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Kolosser 2, 18 bis 19 ist eine wichtige Schriftstelle. Lasst euch von niemandem um euren Lohn betrügen, der willentlich Demut praktiziert und Engel anbetet. Das heißt, der euch mit irgendeiner törichten Sonderoffenbarung vom Wesentlichen abbringt, beispielsweise besonderen Formen des sich Demütigens, wie Vernachlässigung des Körpers, sich nicht mehr waschen oder zerlumpte Kleidung tragen. Diese Form des sich Demütigens ist ein Ausdruck des Willens, nicht des Geistes. Lasst euch auch von niemandem betrügen, der Engel anbetet oder irgendwelche anderen neuen Wesen oder der individuelle Sonderoffenbarungen hat. Weiter heißt es, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat. Also auf Dinge, die auf irgendwelchen speziellen Visionen beruhen, die er gehabt hat und die besagen, man solle dies tun oder jenes. Lasst euch nicht von solchen Menschen mit großartigen Sonderoffenbarungen betrügen, die neue Dinge einführen, die unwichtig sind und die dich vom Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich Jesus Christus, abbringen. Dann heißt es, so ein Mensch sei ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches. Er ist fleischlich, auch wenn er vorgibt, übergeistlich zu sein. Im Grunde ist er sehr, sehr fleischlich. Doch er wird nur dann bei dir Erfolg haben, wenn du nicht, wie es heißt, das Haupt festhältst. Wenn du deine lebenswichtige Beziehung zum Haupt Jesus Christus verlierst, wirst du betrogen und in die Irre geführt. Das ist sehr, sehr wichtig. Deine Versicherung gegen Verführung und Irrtum ist die sorgsame Pflege deiner direkten, lebensnotwendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Solange du das tust, werden dich andere Leute nicht betrügen können. Menschen, die Irrtümern verfallen, die Betrug erliegen und auf Abwege geraten, sind Menschen, die diese primäre persönliche Beziehung zu Jesus nicht aufrechterhalten haben, die natürlich ihrerseits wiederum die Voraussetzung dafür ist, überhaupt in der Gemeinde zu sein. Die eben zitierte Passage spricht weiter von der Beziehung zwischen dem Haupt Jesus und dem Leib und sagt über das Haupt: von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, genährt und zusammengefügt mit dem Wachstum Gottes wächst. Es ist wichtig zu sehen, dass das Wachstum des Leibes vom Leib selbst kommt. Dasselbe lesen wir in Epheser 4. Der Leib wächst nicht durch Zutun eines berühmten Predigers, sondern der Leib wächst aus sich selbst heraus. Wenn alle Glieder des Leibes richtig funktionieren, wächst der Leib ganz natürlich. Viele Menschen sind auf einen Prediger fixiert oder auf jemanden mit einer bestimmten Masche oder Methode oder einer neuen Offenbarung und sie erhoffen sich davon das Wachstum des Leibes. Doch der Leib wächst durch sein eigenes natürliches Wachstum weiter, wenn er richtig funktioniert. Beachtet auch, dass der Leib zwei Dinge bekommt. Er bekommt Nahrung durch diese richtige Beziehung zum Haupt und er wird in Einheit und Stärke und Kompaktheit zusammengefügt oder zusammengehalten. Zwei Dinge halten dieser Bibelstelle zufolge den Leib zusammen: Gelenke und Bänder, wie es heißt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, genährt und zusammengefügt mit dem Wachstum Gottes wächst. Was ist mit Gelenken und Bändern gemeint? Nach dem Wissensstand der Zeit der Urgemeinde sind das primitive anatomische Grundbegriffe. Zwei Dinge halten den Körper zusammen, die Gelenke und die Bänder. Ohne näher auf Anatomie einzugehen, von der ich nicht viel verstehe, möchte ich euch auf die Entsprechungen von Gelenken und Bändern im geistlichen Leib der Gemeinde hinweisen. Ich verstehe es folgendermaßen: Gelenke sind persönliche Beziehungen, in erster Linie zu Christus und dann zu den Mitchristen. Bänder sind allgemeingültige Haltungen gegenüber Mitchristen, auch wenn wir in keiner direkten persönlichen Beziehung zu ihnen stehen. Anhand des menschlichen Körpers wird deutlich, wie außerordentlich wichtig die Gelenke sind. Ich war Sanitätssoldat in der britischen Armee. Ich habe damals nicht viel gelernt, doch ein paar Grundkenntnisse konnte mir mein Feldwebel einpauken. Ich lernte, dass der Arm aus drei Knochen besteht. Ein starker Knochen geht von der Schulter zum Ellbogen. Zwei Knochen gehen vom Ellbogen zum Handgelenk. Wenn jemand diese drei Knochen hat und sie gesund sind, kann er dennoch seinen Arm nicht gebrauchen, wenn das Ellbogengelenk nicht funktioniert. Wenn das Gelenk nicht funktioniert, nützen mir die Knochen gar nichts. Dasselbe gilt für die Gemeinde. Jedes einzelne Glied ist intakt und gesund, doch der Körper funktioniert nicht, weil die Beziehung zwischen diesen Knochen, zwischen diesen Gliedern nicht intakt ist. Genau das geschieht innerhalb der Gemeinde. Viele Glieder, die funktionieren könnten, funktionieren nicht, weil das Gelenk, das sie mit dem nächsten Glied verbindet, außer Betrieb ist. Ihre Beziehung zum nächsten Glied des Leibes ist nicht in Ordnung. Das lähmt den ganzen Leib. Die richtige Reihenfolge der Beziehungen lautet: als erstes die direkte Beziehung zum Haupt, zweitens die korrekte Beziehung zu meinen Mitchristen und vor allem zu denen, die mir am nächsten stehen. Es ist leicht, jemanden aus einiger Entfernung zu lieben, doch wenn man die Leute näher kennenlernt, ist es oft nicht mehr so leicht, sie zu lieben. Wir hatten ein Beispiel hierfür in unserer Gemeinde in London. Dort war eine Dame, die wie ein Engel für die armen Afrikaner betete. Doch eines Tages besuchte uns ein farbiger Bruder aus Jamaika, nahm an der Gebetsstunde teil und kniete neben dieser Dame. Glaubt mir, das gefiel ihr gar nicht. Sie liebte die Schwarzen aus der Ferne, aber nicht direkt neben sich. Und zweifelsohne haben viele Christen in Amerika dieselben Probleme. Doch als erstes muss meine Beziehung zu der Person stimmen, die mir am nächsten steht. Soweit zu den Gelenken, kommen wir nun zu den Bändern. Ein solches Band finden wir in Kolosser 3,14. wo es heißt, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Welches Band hält den gesamten, reifen Leib in Einheit zusammen? Liebe. Ein anderes Band wird in Epheser 4 erwähnt, und vieles in Epheser 4 stellt eine Parallele zu Kolosser 2 und 3 dar. Epheser 4,3: Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die beiden großen Bänder, die beiden allgemeingültigen Grundhaltungen, die den Leib funktionstüchtig erhalten und zusammenbinden, sind die Haltung der Liebe und die Haltung des Friedens. So wie ich es verstehe, hängt die Einheit und Funktionsfähigkeit des Leibes demnach von zwei Dingen ab. Erstens, von unseren persönlichen Beziehungen, zuerst zu Christus, dann zueinander, und zweitens von unseren allgemeinen Grundhaltungen Liebe und Friede. Wie viele Protestanten verspüren Liebe zu und Frieden mit den Katholiken? Heute sind es viel mehr als früher, aber ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in London auf der Straße den Predigern zuhörte. Die Protestanten machten die Katholiken nieder und die Katholiken die Protestanten. Sie hatten gar keine Zeit, irgendjemand anderen oder irgendetwas anderes zu verurteilen. Da fehlte es völlig an den allgemeinen Grundhaltungen Friede und Liebe. Gehen wir noch einen Schritt weiter. All diese Gelenke und Bänder sind unsichtbar. Man sieht sie nicht mit bloßem Auge, und das ist meines Erachtens für viele Christen ein Problem. Gehen wir noch einen Schritt weiter. All diese Gelenke und Bänder sind unsichtbar. Man sieht sie nicht mit bloßem Auge, und das ist meines Erachtens für viele Christen ein Problem. Ich möchte zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Alten Testament heranziehen. Im Alten Testament machte das Volk Israel immer wieder denselben Fehler. Es ersetzte den unsichtbaren Gott durch irgendein sichtbares Abbild. Gott hat das strikt verboten, und jedes Mal, wenn Israel das tat, kam es in Schwierigkeiten und es ereigneten sich Katastrophen. Dennoch steckt etwas im fleischlichen Menschen, das das Unsichtbare sichtbar machen will. Man möchte etwas, das man festhalten kann. Man möchte sagen können, das ist mein Gott, da ist er, hier steht er, ich gebe ihm dieses und jenes Etikett. Ich glaube nicht, dass sich das nur auf das Alte Testament beschränkt. Ich persönlich denke, dass im Neuen Testament das Problem ähnlich gelagert ist. Gott hat durch Jesus Christus und den Heiligen Geist einen Leib ins Leben gerufen, der durch unsichtbare Gelenke und Bänder zusammengehalten wird. Doch in den vergangenen Jahrhunderten geschah es immer wieder, dass Christen es nicht schafften, sich mit dem Unsichtbaren zu begnügen und zu sagen, das ist es. Es war immer wieder ihr Bestreben, diese unsichtbaren Beziehungen und diese unsichtbaren geistlichen Strukturen durch sichtbare, menschliche, kategorisierte Organisationen und Strukturen zu ersetzen. Das ist eine offensichtliche Tatsache in der Kirchengeschichte. Ohne einer speziellen Gruppe etwas ankreiden zu wollen, sondern nur um des konkreten Beispiels willen, möchte ich kurz die Heilsarmee heranziehen. Wer zur Heilsarmee gehen möchte, muss einer bestimmten Organisation beitreten, eine Unterschrift leisten und bestimmte Dinge geloben. Dann bekommt man eine Position, die einem militärischen Rang entspricht und trägt eine bestimmte, nach außen sichtbare Uniform. Man müsste nun meinen, großartig, das schafft Einheit innerhalb der Heilsarmee. Doch das stimmt nicht, denn innerhalb dieser Organisation gibt es wie in allen anderen auch alle möglichen Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Vorwürfe und die Weigerung, den Dienst oder die Autorität eines anderen anzuerkennen. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich schon Leute aus der Heilsarmee in der Seelsorge hatte, die Befreiung brauchten. In mehreren Fällen wurde deutlich, dass das Grundproblem der Betroffenen eine abgrundtiefe Aversion gegen Oberst so und so oder General so und so oder Hauptmann so und so war. Diese ganze äußerliche Struktur, bestimmte Dinge geloben, eine Uniform tragen, die Trommel schlagen, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, diese ganze äußerliche Struktur vermochte nicht das Echte hervorzubringen, das Eigentliche, nämlich eine innere Einheit, Liebe und intakte Beziehungen untereinander. Abgesehen davon konzentrieren sich die Leute oft so sehr auf die Äußerlichkeiten, dass sie keinen Blick mehr dafür haben, dass im Inneren etwas Entscheidendes fehlt. Und es ist etwas völlig Normales, dass Christen in ein und derselben Gemeinde allesamt gute Christen sind, an die richtige Lehre glauben, ihren Zehnten zahlen, an denselben Gottesdiensten teilnehmen und doch einander leidenschaftlich hassen. Man fragt sich, wie kann das sein? Wie können Sie als Christen einander hassen? Und wenn ich hassen sage, dann meine ich auch hassen. Und wie können Sie nicht erkennen, dass da etwas nicht stimmt? Die Antwort lautet, Sie sind von Ihrem Götzen betrogen worden. Die sichtbare Struktur, mit der Sie das Unsichtbare ersetzt haben, macht Ihnen etwas vor. Wie konnten sich Menschen im alten Bund, nachdem Gott ihnen seine Allmacht so herrlich demonstriert hatte, Götzen aus Holz schnitzen, diese bei sich zu Hause aufstellen und dann sagen, das ist mein Gott? Aber genau das haben sie getan. Ich las einmal von einem Mann aus Nord- oder Südvietnam, dessen Dorf angegriffen wurde. Ein paar amerikanische Soldaten sahen, dass er aus seiner Hütte ein Stück Holz mitnahm. Er ließ seine Möbel, seine Kleidung und sogar einige Mitglieder seiner Familie zurück, doch dieses Stück Holz musste er unbedingt beschützen. Die Soldaten fragten ihn, was ist das? Und er sagte, das ist mein Gott, ich rette ihn. Ist das nicht tragisch? Stellt euch vor, wir hätten einen Gott, den wir retten müssen. Doch Millionen Menschen in aller Welt sind genau so. Und Bob Mumford sagt gerne, dass es sogar innerhalb der Gemeinde diese kleinen Verteidiger Gottes gibt. Doch Gott braucht keine Verteidigung. Die wahre Gemeinde braucht keine Verteidigung. Weshalb gehen Menschen in die Irre? Weil sie nicht erkennen, dass alles, was Christen eins und zu Gliedern des Leibes macht, in erster Linie unsichtbar ist. Wichtig sind Fragen wie, stimmt meine Beziehung zu Jesus Christus? Stimmt meine Beziehung zu meinen Mitchristen? Stimmt meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern und zu meinen Eltern? Dort beginnt es. Ich betone das so nachdrücklich, weil ich immer wieder, mindestens einmal in der Woche, mit Menschen zu tun habe, die gravierende dämonische Probleme haben und Befreiung möchten. Die häufigste Ursache ist Groll, ja in vielen Fällen sogar Hass auf den eigenen Mann, auf die eigene Frau oder auf die Eltern. Und das sind keine Ausnahmefälle. Das ist immer das Erste, wonach ich frage. Gestern erst kam eine Frau zu uns, sie hatte gewaltige Probleme. Die Ursache? Hass auf ihre Mutter. Anfangs war ich schockiert über diese Tatsache, doch ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich es mittlerweile als objektive Tatsache konstatiere. Das Merkwürdige ist jedoch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt, sondern dass Menschen diese Probleme haben, die sich für gute Christen halten. Weshalb sind sie so in die Irre gegangen? Weil sie das Sichtbare an die Stelle des Unsichtbaren gesetzt haben. Sie klammern sich an etwas fest, das sie sehen können, und erkennen dabei nicht, dass ihnen das Unsichtbare fehlt. Sie sind wie dieser Mann aus Südostasien, der seinen Gott unter dem Arm trägt und nicht erkennt, dass er für dieses Stück Holz die Dinge aufgibt, die echten Wert haben. Zum Abschluss dieser Lehreinheit über die Ortsgemeinde möchte ich euch noch einen Gedanken mitgeben. Was ist die Hauptaufgabe der Ortsgemeinde? Was ist ihr oberstes Ziel? Warum haben wir überhaupt eine Ortsgemeinde? Meine Antwort lautet, um Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, den meisten Menschen würde diese Begründung nicht einmal im Traum einfallen. Dennoch bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Neue Testament diesem Aspekt absoluten Vorrang gibt. Es ist das Wichtigste. Der einzige allgemeingültige, generelle Grund für die Existenz von Ortsgemeinden ist Gemeinschaft. Nicht, um das Evangelium zu predigen, nicht um Gemeindehäuser oder Krankenhäuser zu bauen oder Missionare auszusenden. All das ist sekundär und all das resultiert aus der Gemeinschaft. Doch wenn wir keine Gemeinschaft haben, werden wir auch nie die Resultate haben in der Form, wie Gott sie haben möchte. Ich möchte euch das anhand des Neuen Testaments verdeutlichen. Schlagen wir 1. Korinther 1, 9 auf. Hier steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Erinnert euch, wir sagten, die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen wurde. Das war der negative Aspekt, herausgerufen aus der Welt. Aber wir sind auch in etwas hineinberufen. Nun, wir sagten bereits, der Treffpunkt, der uns alle zusammenbringt, ist der Name Jesus. Nachdem wir uns im Namen Jesu getroffen haben, was tun wir dann? Ganz einfach gesagt, haben wir zusammen Gemeinschaft mit Jesus. Paulus formuliert es so: Durch den ihr berufen worden seid in, und dieses in gibt das Ziel an, den Zweck. Das Ziel, der Zweck ist die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das griechische Wort für Gemeinschaft ist ein spezielles neutestamentliches Wort, das zwar ursprünglich aus dem säkularen Sprachgebrauch stammte, dann jedoch eine besondere Anwendung fand. Und die Wurzel dieses Wortes bedeutet etwas gemeinsam haben oder etwas miteinander teilen. Ich halte deshalb die Übersetzung Jesus gemeinsam haben oder Jesus miteinander teilen für absolut zulässig. Das ist das oberste Ziel und der Hauptzweck einer Ortsgemeinde. Alles andere ist sekundär. Betrachten wir eine ähnliche Aussage des Apostels Johannes in 1. Johannes 1, 1 bis 3. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hier wird erklärt, warum wir die neutestamentlichen Berichte von Jesus überhaupt haben. Johannes, Autor des Johannesevangeliums und einer der direktesten Augenzeugen, sagt: Wir erzählen euch, was wir gesehen haben und was wir gehört haben. Es war nicht weit weg, es war nicht theoretisch. Wir haben ihn berührt. Wir haben ihn, den Herrn Jesus Christus, in Aktion gesehen. Das Wort des Lebens ist geoffenbart worden. Es wurde Fleisch. Es wohnte unter uns. Wir sahen es, wir hörten es, wir berührten es, wir beobachteten es und wir erzählen euch davon. Warum? Vers 3 gibt die Antwort. Warum haben wir die neutestamentlichen Berichte von Jesus? Warum wurde das Neue Testament überhaupt geschrieben? Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir sollen auf diese Weise Gemeinschaft mit den Aposteln haben. Und was ist diese Gemeinschaft? Die zweite Hälfte von Vers 3 sagt: Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was ist der Sinn des Evangeliums? Warum wurde das Neue Testament geschrieben? Um all jene, die hören und glauben, in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Dem Vater, dem Sohn und allen, die miteinander Gemeinschaft haben, das ist das Ziel Gottes mit dem Evangelium. Noch zwei weitere Schriftstellen, 2. Johannes 12. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. 1. Johannes 1, 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Wodurch wird die Freude vollkommen? Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Einander begegnen, Gott begegnen, Jesus begegnen und dem Volk Gottes begegnen. Das ist der Zweck, zu dem Gott uns aus der Welt heraus und in die Gemeinde hineingerufen hat. Gemeinschaft. Noch eine abschließende Bibelstelle. Johannes 3,6 gibt folgendes Prinzip wieder. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Im Leben eines Christen gibt es zwei Arten von Geburt. Eine Geburt aus dem Fleisch, die Fleisch hervorbringt, und eine Geburt aus dem Geist, die etwas Geistliches hervorbringt. Darin sehe ich folgendes Geheimnis. Nur in der Gemeinschaft findet eine geistliche Geburt statt. Deshalb ist die Gemeinschaft so überaus wichtig. Denn wenn wir nicht in dieser Gemeinschaft im Geist mit Jesus Christus als Mittelpunkt zusammenkommen, ist alles, was wir tun, Fleisch. Und Fleisch bringt wiederum Fleisch hervor. Der Ort der geistlichen Geburt ist der Ort der Gemeinschaft. Aus dieser Gemeinschaft heraus werden die geistlichen Ziele Gottes geboren. Dann erst kommt das Zeugnis geben. Dann erst kommt das Predigen, das Missionieren, die Schulen, die Krankenhäuser und alles andere. Diese Dinge sind sekundär und resultieren aus der Gemeinschaft. Sie werden durch den Geist aus der Gemeinschaft heraus geboren. Wenn wir keine Gemeinschaft haben, bleiben uns lediglich Programme und Aktivitäten, die doch nur Fleisch sind, das aus Fleisch heraus geboren wurde. Was aus dem Fleisch geboren ist, kann nie etwas anderes sein als Fleisch. Und geistliche Geburt findet nur in der Gemeinschaft statt. Dazu zwei Verweisstellen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2,1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle einmütig an einem Ort beisammen. Was geschah? Die Gemeinde entstand, so wie wir es verstehen. Manche Leute streiten darüber, wann die Gemeinde eigentlich entstand, doch an Pfingsten wurde die Gemeinde effektiv ins Leben gerufen. Apostelgeschichte 13,1-4. In der Gemeinde zu Antiochia gab es 5 Propheten und Lehrer, und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Sie dienten dem Herrn und fasteten. Dann sagte der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und sie sandten sie zur ersten offiziellen in der Schrift verzeichneten Missionsreise aus. Wo wurde diese Missionsreise gezeugt? In der Gemeinschaft dieser Leute, die in Antiochia auf den Herrn warteten und ihm dienten. Das stimmt, ich bin davon überzeugt. Geistliche Geburt findet in der Gemeinschaft statt. Keine Gemeinschaft, keine geistliche Geburt. Du kannst aktiv sein, du kannst überall Zeugnis geben und predigen und missionarisch tätig werden, was du willst. Aber es gibt nichts Geistliches, ohne vorher Gemeinschaft gehabt zu haben. Die Gemeinschaft ist der Ort der geistlichen Geburt. Wenn wir in der Gemeinschaft, in den Namen Jesu Christi hinein und rund um die Person Jesus Christus zusammenkommen, werden aus dieser Gemeinschaft heraus die wahren Absichten Gottes durch den Heiligen Geist geboren.